Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 1. 29. September 1757 bis Sommer 1774. Ich bin schwanger, François. Was? Ich bin schwanger. Ach, Jacqueline, hättest du mich doch früher informiert. Dann hätte es bloß das Drama gegeben, dass die Tochter eines Brauers in die Familie der Robespierre einheiratet. Aber wenn du jetzt auseinandergehst, kriegen wir auch noch einen handfesten Skandal dazu. Das ist dein Kind der Liebe. Pax vobis ingredere in tempum Dei, adora filium Beatae Maria Virginis qui tibi fecunditatem tribui polis. Und, wie soll das Kind heißen? Maximilien Marie Isidore. Arras, Département, Pas-de-Calais, Région Hauts-de-France. Anno Domini Nostri Jesu Christi, 1758, 6. Mai. Geboren morgens um 2 Uhr. Maximilien Marie Isidore de Robespierre. Mutter Jacqueline Marguerite de Robespierre, geborene Caro. François de Robespierre, der Vater des Neugeborenen, ist 26 Jahre alt. Er ist der aufgehende Stern der örtlichen Anwaltskammer und einer der begehrtesten Junggesellen im Arrondissement. Die de Robespierres sind seit 300 Jahren in Arras ansässig. Sie haben kein Geld und sind sehr stolz. Innerhalb der nächsten 5 Jahre gehen 3 weitere Kinder aus der Ehe hervor. Erst Übelkeit, dann Angst, dann Schmerz. Ich erinnere mich an kein anderes Leben mehr. Arcis-sur-Aube, Département Aube, Région Grand Est. Den örtlichen Gerichtsschreiber und Steuerbevollmächtigten Jacques Danton wurde heute, am 26. Oktober, Anno Domini Nostri Jesu Christi, 1759, ein Sohn geboren und auf den Namen Georges Jacques getauft. Georges Jacques ist das 6. von 7 überlebenden Kindern. 2 Jahre nach seiner Geburt stirbt der Vater. Die Familie betrachtet mit Wohlwollen, dass die Dinge sich hier wünschenswert entwickelt haben. Geld ist vorhanden, auch Grundbesitz, ein paar Häuser. Aber als dein Bruder, Madeleine, muss ich dir sagen, die Kinder verwildern. Sie machen Zäune anderer Leute kaputt, geben freche Antworten und werfen Kinder anderer Familien in den Fluss. Dass Mädchen sich so aufführen. Es sind nicht die Mädchen. Es ist Jean-Jacques. Aber der Junge ist wild. Und viel zu dick. Und wieso hat er einen Verband um den Kopf? Sie sind auf der Bullenweide gewesen und haben Urchristen gespielt, sagt Marie-Cécile. Jean-Jacques hat mit einem spitzen Stock den Bullen gereizt. Und dann ist der Bulle böse geworden und Jean-Jacques ist hingefallen. Und der Bulle hat ihm mit seinem Horn das Gesicht aufgeschlitzt. Ja. Einen Tag später haben sie ihn mir schon wiedergebracht. In den Armen eines Knechts vom Nachbarhof. Wir werden diesen verdammten Bullen schlachten müssen. Legen Sie ihn auf den Boden. Als die kalten Fliesen seine Wange berühren, stöhnt der Junge leise. Hör auf damit! Machen Sie es hin! Schlagen Sie das Mädchen nicht. Sie hat ihn unter den Beinen des Bullen hervorgezerrt. Halt still. Die Nase ist gebrochen. Schneuz dich nicht, sonst fliegt dein Gehirn raus. Ich wünschte, ich hätte einen Mann. Von der Wunde, die ihm der Bulle ins Gesicht gerissen hat, bleibt eine hässliche Narbe zurück. Sie verläuft seitlich über seine Wange und mündet als bräunlich-roter Sporn in seiner Oberlippe. Im folgenden Jahr bekommt er die Pocken. Wenn schon hässlich, dann am besten gleich richtig. Als Jean-Jacques 10 ist, heiratet seine Mutter wieder. Einen Kaufmann aus dem Ort. Jean-Jacques geht zur Schule und merkt schnell, dass er mühelos lernt. Eines Tages rennt ihn eine Herde Schweine um. Er trägt Wunden und Prellungen davon. 1-2 weitere Narben, die unter seinem drahtigen Haar verschwinden. Das ist sicher das letzte Mal, dass ich auf mir herumtrampeln lasse. Ob von 4 Beinen oder von 2 Beinen. Gebe Gott, dass es so sei. Ein Jahr verstreicht. Eines Tages bricht er plötzlich zusammen, mit hohem Fieber und klappernden Zähnen. Er hustet, hat blutigen Auswurf und ein Schaben und Rasseln in der Brust, das im ganzen Zimmer zu hören ist. Marie-Cécile, hol den Priester. Der Priester kommt und gibt Jean-Jacques die letzte Ölung. stehe dir bei. Der Salon füllt sich mit Verwandten, die herumsitzen und versuchen, das Richtige zu sagen. Doch der Junge stirbt nicht. Am vierten Tag setzt Georges Jacques sich auf. Am fünften Tag macht er Witze und verlangt nach größeren Mengen Essen. Ich habe Hunger. Ein Jahr später. Der Junge ist begabt, aber ihm fehlen Zucht und Ordnung. Ich könnte versuchen, einen Platz im Convict in Troyes für ihn zu bekommen. Naja, vielleicht kann ja wirklich ein Priester aus ihm werden. Ich sehe ihn schon richtig vor mir, wie er sich um seine Schäfchen kümmert. Vielleicht schicken Sie ihn ja auf einen Kreuzzug ins Heilige Land. Ich frage mich, woher er seine Intelligenz hat. In der Familie liegt sie jedenfalls nicht. Danke. Guise, Département N, Arrondissement Vervins, Région Haute-France. Anno Domini Nostri Jesu Christi, 1760, 3. März. Dem Anwalt Maître Jean-Benoît Nicolas Desmoulins und seiner Frau Marie-Madeleine Desmoulins, geborene Godard, wurde gestern ein Sohn geboren und heute auf den Namen Lucie Simplice Camille Benoît getauft. Das war vor 3 Jahren. Vor 2 Monaten hat Madeleines Familie endlich die letzte Rate der Mitgift gezahlt. Die Godards verheiraten sich gewöhnlich mit denen der Vivilles. Die Familie der de Vivilles ist weit verzweigt über die ganze Picardie. Ein Haufen eiskalter Gauner, ständig am Reden. Ein de Vivilles ist Bürgermeister von Guise, ein anderer Mitglied des erlauchten Gerichtshofes, des Parlaments von Paris. Ob man hier in der Umgebung eine musikalische Soiree, ein Begräbnis oder ein Diner der Anwaltskammer besucht, immer ist irgendeiner von ihnen da, vor dem man das Knie beugen kann. Camille, geh vom Fenster weg! Wenn du da runterfällst und dir einen Hirnschaden zuziehst, wirst du nie Ratsherr. Das heißt, wer weiß, das will ja ohnehin keiner merken. Mit 30 wird er an diesem Schreibpult sitzen und sich mit irgendeinem läppischen Auftrag befassen. Vielleicht zum 10. Mal einen Hypothekenbrief für die der Vivilles aufsetzen. Und dann wird ihm sein erstaunter Gesichtsausdruck vergehen. Der kleine Däumling. Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau. Und weil sie sehr arm waren, hatten sie viele Kinder. Das kam daher, dass der Storch, ein besonders starker Storch, ihnen manchmal 2 in einem Jahr brachte. Der Jüngste war klein, sehr klein, aber ganz außerordentlich klein. Und weil er, als er zur Welt kam, nicht größer war als ein Daumen, dann nannte man ihn den Däumling. 12. Juli 1764, Arras. Gute Stube im Haus Robespierre. Es ist das derselbe Däumling, der nachher so berühmt geworden. Aber das Sprichwort sagt, klein und keck schlägt die Großen weg. Wie alt bist du jetzt, Maximilian? Ich bin 6, Tante Eulalie. Ah ja. Liest du jetzt bitte weiter aus meinem Lieblingsbuch vor? Oben liegt Jacqueline im Sterben. Ihre Kinder wissen es noch nicht. Die Hebamme sitzt in der Küche und isst Käse, schält ihn mit Hingabe von der Rinde herunter. Man hat nach dem Wundarzt geschickt. Ich sehe keine andere Möglichkeit, sie zu entbinden, als durch einen Schnitt. Das Kind, können wir dadurch vielleicht retten? Dann lassen Sie das Kind sterben. Aber retten Sie meine Frau. Wenn ich nichts tue, werden beide sterben. Dann kann ich auch gleich den Metzger holen. Nicht so laut, Herrgott, nochmal. Die Kinder. Maximilien tapst die Treppe hinauf. Sein Vater sitzt in sich zusammengesunken auf einem Stuhl und weint. Maximilien. Papa? Was willst du hier? Geh wieder runter zur Tante. Meine Zange. Ich will es zumindest versuchen. Manchmal ist diese Technik erfolgreich. Wenn man mich ein paar Stunden früher geholt hätte. Maximilien stößt die Tür einen Spalt breit auf, gerade so weit, dass er hindurchschlüpfen kann. Die Fenster sind geschlossen. Ein kräftiges Feuer brennt im Kamin. Eine drückende, sichtbare Hitze erfüllt den Raum. Seine Mutter lehnt in den Kissen, ihr Körper in Weiß gehüllt, das Haar aus der Stirn gekämmt und von einem Band gehalten. Mama? Sie wendet ihm den Blick zu, nur die Augen, nicht den Kopf. mit einem angedeuteten, leblosen Lächeln. Die Haut um ihren Mund ist grau. Als er das sieht, wendet er sich ab. An der Tür hebt er die Hand in ihre Richtung, eine zaghafte Erwachsenengeste. Jetzt ist der Priester da. Endlich. Falls der Kopf herauskommt, wählt ihn drauf. Oder irgendein Körperteil. Sind unsere die Kirche befürwortet das. Dann die letzte Ölung. Bringen Sie das Kind weg! Komm, Maximilian. Wir lesen weiter aus deinem Lieblingsbuch. 5 in 6 Jahren. Was kann man da erwarten? Diesmal hat sie eben Pech gehabt. Die Kinder werden zu den Großeltern Caro gebracht. Ihr müsst für euer Brüderchen beten. Großmutter Caro formt mit den Lippen die lautlose Frage: Getauft? Tante Eulalie schüttelt den Kopf. Ebenfalls lautlos gibt sie der Großmutter zu verstehen: Totgeburt. Wann kann ich nach Hause? In ein paar Tagen, wenn es eurer Mutter besser geht. Maximilian fragt gar nicht, wie es seiner Mutter geht. Er ist ein kalter Bursche. 9 Tage verstreichen. Sie sitzen beim Frühstück, bei Brot und Milch. Ihr müsst jetzt sehr tapfer sein. Eure Mutter ist zu Jesus gegangen. Ich weiß. Später hebt ihn der Großvater hoch, damit er in den Sarg schauen kann, bevor der Deckel geschlossen wird. Es muss sein. François, bitte! Wo will er denn hin? Ich weiß es nicht. Er muss die Todesurkunde unterzeichnen, aber er sagt, dass er seinen Namen nicht drunter setzen wird. Was machen wir jetzt? Am nächsten Tag kommt sein Vater François wieder. Er riecht nach Weinbrand. Er war bei einer Frau. In den folgenden Monaten beginnt François stark zu trinken. Er vernachlässigt seine Klienten. Er verschwindet manchmal tagelang und eines Tages packt er eine Tasche. Ich gehe. Für immer. Wir haben ihn nie gemocht. Von Zeit zu Zeit taucht sein Vater wieder auf, meistens um sich Geld zu leihen. Großvater Caro nimmt die beiden Jungen, Maximilian und seinen jüngeren Bruder Augustin, zu sich. Die Tanten erklären sich bereit, die beiden kleinen Mädchen aufzunehmen. Irgendwann in seiner Kindheit findet Maximilian heraus, oder bekommt es erzählt, dass er außerehelich gezeugt worden ist. Von diesem Moment an spricht er nie wieder von seinen Eltern. 1768 taucht sein Vater nach 2-jähriger Abwesenheit wieder auf. Maximilian ist dünn. Er ist klein für sein Alter. Bevor er geht, beugt sich sein Vater herunter und gibt seinen Sohn einen Kuss auf die Stirn. Sein Atem riecht schlecht. Mit einer erwachsenen, angewiderten Miene zieht das Kind der Liebe den Kopf weg. Großvater? Ja, was willst du denn schon wieder, Maximilian? Ist mein Vater wegen mir gekommen? Er ist gekommen, weil er wieder Geld gebraucht hat. Werd endlich erwachsen. Maximilian macht keinen Ärger. Man merkt kaum, dass er im Haus ist. Er liest gern und hält Tauben in einem Verschlag im Garten. Sonntags kommen die beiden Mädchen herüber und Maximilian lässt sie ganz sacht mit einem Finger den Rücken seiner zitternden Tauben streicheln. Können wir auch eine Taube haben? Bitte, schenkst uns eine, Max. Bitte. Man muss sich um sie kümmern. Das sind keine Puppen, versteht ihr? Bitte, Maxi, bitte, bitte, bitte, bitte, schenk uns eine Taube, bitte. Also gut. Wir kaufen einen schönen, vergoldeten Käfig und dann können sie eine mitnehmen. Käfig draußen stehen lassen. Und es hat ein Gewitter gegeben. Wir haben den Käfig rausgestellt, damit sie sich frei fühlt. Und jetzt ist sie tot. Das war kein freier Vogel. Um diese Vögel muss man sich kümmern. Ich habe es euch gesagt. Und ich hatte recht. Aber es macht mir keine Freude, recht zu haben. Großvater Caro hat mit dem Abt von Saint-Vast gesprochen. Warum? Warum hat er das getan? Warum wohl? Damit er etwas für Maximilien tut. Arras, Abbé Saint-Vast, im Büro des Abtes. Also gut, lies vor. An den stellvertretenden Direktor des Collège Louis le Grand Paris, den ehrwürdigen Pater Proyas. Lieber Bruder im Herrn, ich wende mich heute... Ja, gut, weiter. Letzter Satz. Trotz seiner zurückhaltenden Art schien er für meine Ansichten ganz unzweifelhaft so etwas wie Verachtung zu empfinden. Schreib. so als hätte er Höheres im Sinn und als erwarteten ihn anderswo vielfältige Aufgaben. Vergegenwärtigen sollten wir uns, dass der Junge an den Missgeschicken in seinem Leben keine Schuld trägt. Schuld. Es liegt auf der Hand, dass hier eine ausgeprägte Intelligenz zu verkümmern droht. Lieber Bruder Proyard, ich weiß, dass das Collège Louis le Grand, die beste Schule des Landes, nicht allein den Söhnen des Adels eine umfassende Ausbildung verschafft, sondern immer auch begabten Jungen aus bescheidenen Verhältnissen den Weg in eine Zukunft ebnet. Zum Lobe Gottes und zum Nutzen der Mutterkirche und des Landes. Ich schlage deswegen vor, Maximilien de Robespierre unter Gewährung eines Stipendiums die Aufnahme zu gestatten. Ich bin sicher, er wird sich dieser Ehre mit harter Arbeit, Gehorsam und ewiger Dankbarkeit zur Mutterkirche würdig erweisen. Erweisen. 1767. In Guise ist es unter den Augen der de Vieux-Vies mit Maître de Moulins Karriere vorangegangen. Er ist Richter geworden. Camille sollte woanders zur Schule gehen. Aber Camille ist erst 7. Ist er nicht ein bisschen jung, um die Bürde deiner unerfüllten Ambitionen zu tragen? Im Oktober schicken sie Camille nach Cateau-Cambrésis. Kurz vor Weihnachten kommt ein überschwänglicher Brief des Schuldirektors, der Camilles erstaunliche Fortschritte preist. Der Brief klingt, als wollten sie eigentlich sagen, wie intelligent und attraktiv ihr Kind doch ist, obwohl es nur ein Bein hat. Etwas später kommt Camille nach Hause. Er hat einen schrecklichen Sprachfehler entwickelt und lässt sich kaum dazu bewegen, überhaupt etwas zu sagen. Die Patres sind sehr nett zu mir gewesen. Es ist meine eigene Schuld. Von Schuld kann ja wohl keine Rede sein. Es ist meine Schuld. Ganz allein meine Schuld. Ich fahre in die Schule und frage, warum mein Sohn neuerdings stottert. Neuerdings? Ihr Sohn stotterte schon, als er hier eintraf. Verzeihen Sie, aber das stimmt nicht. Bei seiner Abreise von zu Hause hat mein Sohn ganz gewiss nicht gestottert. Wir können uns das nur so erklären, dass seine flüssige Rede irgendwo unterwegs auf der Kutschfahrt abhanden gekommen sein muss. Wie ein Koffer oder ein paar Handschuhe? Niemand ist schuld. Es ist eines dieser Dinge, die einfach passieren. Raten wir Ihnen, Ihren Sohn Camille von unserer Schule zu nehmen, da wir ihm hier nicht die Aufmerksamkeit widmen können, die er angesichts seiner außerordentlichen Fortschritte verdient. Anno Domini Nostri Jesu Christi, 1770 und so weiter und so weiter. Wir könnten einen Privatlehrer für ihn suchen. Bist du verrückt? Hältst du mich für einen Herzog? Oder für einen englischen Baumwollbaron? Denkst du, ich besitze eine Kohlengrube? Oder Leibeigene? Nein, ich weiß genau, was du bist und was nicht. Ich habe keinerlei Illusionen mehr. Vielleicht hörst du dir einfach mal an, was Onkel Adrian dazu zu sagen hat. Es wäre ein Jammer, wenn aus ihrem klugen Söhnchen nichts werden würde, nur weil es am Geld fehlt. Denn Sie, Jean-Nicolas, werden in diesem Leben ja ganz offensichtlich keine Berge mehr versetzen. Camille ist ein reizender Junge. Wir gehen davon aus, dass sich das Stottern verlieren wird. Na, hoffentlich. Lassen Sie uns mal über Stipendien nachdenken. Wenn wir ihn am Louis le Grand unterbringen können, wären die Ausgaben für die Familie vernachlässigbar. Monsieur. Würde man ihn denn dort nehmen? Nach allem, was ich höre, ist er außerordentlich intelligent. Als Anwalt wird er eine Zierde für die Familie sein. Ich werde dafür sorgen, dass sich mein Bruder, wenn er das nächste Mal in Paris ist, für ihn verwendet. Vielen Dank. Liebe Tanten, liebe Schwestern, lieber Bruder Augustin, das Collège Louis le Grand ist ein sehr altes Institut. Es wurde 1564 von Jesuiten gegründet. Aus Ehrerbietung verdankt es seinen heutigen Namen einem Besuch, den Le Roi Soleil Louis le Grand XIV der Schule abstattete. Bedeutende Alumni wurden hier unterrichtet. Voltaire, der Marquis de Sade, Monsieur Molière, Denis Diderot und Cyrano de Bergerac, um nur einige wenige zu nennen. Nicht alle haben sich in ihrem weiteren Leben der Schule als würdig erwiesen. Das Collège befindet sich in der Rue Saint-Jacques, gegenüber der Sorbonne. Es ist durch hohe Mauern und Eisentore von der Stadt getrennt. Geheizt wird nur, wenn sich auf dem Weihwasser im Taufbecken der Kapelle eine Eisschicht bildet. Ich mache gute Fortschritte und folge dem Unterricht mit großer Aufmerksamkeit. Freundschaften habe ich, bis auf eine Ausnahme, bisher keine geschlossen. Die Ausnahme ist ein neuer, sehr hübscher, sehr dunkler Junge. Er ist 2 Jahre jünger als ich und sein Name ist Camille Desmoulins. Er ist sehr klug. Wir sind viel zusammen und ich lasse ihn an meiner Erfahrung teilhaben. Unangenehm ist sein Stottern, das manchmal erschreckende Formen annimmt. Damit will ich für heute schließen. Euer, euch in innigster Liebe zugetaner Maximilian. Postskriptum, Dank auch für die neue Brille. Sie war dringend nötig und erleichtert mir das Lesen ungemein. 2 Jahre später, im Collège Louis-le-Grand. Camille Desmoulins und Maximilien Robespierre lernen eine Horazode auswendig. Audiet pugnas vitio parentum rara juventus. Quo graves per se melius per irent audiet pugnas. Sehr gut. Vitio parentum rara Juventus. Ich habe mich mit Stanislas Fréron angefreundet. Er stammt aus einer sehr einflussreichen Familie. Sein Pate ist König von Polen. Er hat gesagt, wenn du größer bist, Camille, werde ich dich in die Gesellschaft einführen und deine Karriere sichern. Ich nenne ihn Karl Nickel. Er ist 5 Jahre älter als du. Louis Cello hat mir nach unserem Diskurs neulich einen Brief geschrieben. Hier, lies. Es ist sehr lehrreich mit anzusehen, wie sich Menschen selbst das Wasser abgraben. Noch zu unseren Lebzeiten wird es einen Krieg geben, Camille, und wir werden auf entgegengesetzten Seiten stehen. Lass uns also nett zueinander sein, solange wir können. Weißt du, was ich Pater Erivon gesagt habe? Nein. Ich werde ab jetzt nicht mehr zur Beichte gehen. Wenn sie mich dazu zwingen, werde ich so tun, als wäre ich jemand anders. Ich werde die Sünden eines anderen Menschen erfinden und sie beichten. Und weißt du, was er gesagt hat? Nein. Sei vernünftig. Deinen Glauben kannst du aufgeben, wenn du 16 bist. Das ist das richtige Alter. Darf ich dich mal etwas fragen? Wie schaffst du es bloß immer rauszukommen? Wir sind hier nicht in der Bastille. Weißt du, manchmal reicht schlichte Überredung. Oder ich klettere über die Mauer. Soll ich dir zeigen, wo? Nein, lieber nicht. Warum? Warum machst du das? Wir hocken in einem intellektuellen Käfig. Während draußen vor den Eisentoren die wilden Bestien unterwegs sind. Die Stadt stinkt nach Reichtum und Korruption. Bettler sitzen am Straßenrand im Dreck. Der Henker führt öffentliche Folterungen durch. Menschen werden am helllichten Tag überfallen und ermordet. Es ist ekelhaft, aber auch faszinierend. Eine verworfene, gottvergessene Stadt. Ein Ort des schleichenden moralischen Verfalls, wie aus dem Alten Testament. Die Gesellschaft, in die mich Fréron einführen will, ist ein riesiger, verkommener Organismus, der seinem Ende entgegenhing. Diese Haltung ist typisch für dich, Camille. Je schlimmer alles wird, desto besser. Nur Menschen wie du, Maximilian, sind dazu geeignet, ein Land zu regieren. Warte, bis Pater pro Jahr Direktor wird. Dann werden wir alle in den Boden gestampft. Doch wie es sich fügt, wird Pater Poignard übergangen. Der neue Schulleiter ist Pater Poignard d'Antien Loire, ein entspannter, liberaler, begabter Mann. Ihn beunruhigt die Gesinnung, die sich unter seinen Zöglingen breit gemacht hat. Pater Poignard behauptet, in der Schülerschaft gäbe es eine bestimmte Tendenz. Er meint, ihr werdet alle Anarchisten und Puritaner. Puritaner sind wir. Sollt ihn doch freuen. Wenn ihr ständig über Frauen reden würdet, wüsste er, was er zu tun hat. Aber er behauptet, ihr redet nur über Politik. Er befürchtet, dass die hohen Mauern die amerikanischen Ideen nicht fernhalten können. Und natürlich hat er damit recht. Jede Generation hat ihre eigenen Leidenschaften. Als Lehrer sieht man das. Manchmal denke ich, dass unser ganzes System schlecht durchdacht ist. Wir nehmen euch die Kindheit weg, züchten in dieser Treibhausluft euer Denken hoch und dann überwintern wir euch in einem Klima der Despotie. Meinen Sie, man sollte es gar keine Hoffnung wecken? Es ist ein Jammer, erst eure Begabung zu fördern und dann zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir können einem Jungen wie dir nicht die Privilegien von Geburt und Reichtum verschaffen. Das ist meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen. Was wirst du also tun, Maximilian? Ich meine, was hast du vor? Du weißt, dass du nach den Bestimmungen des Stipendiums einen akademischen Grad in Medizin, Theologie oder Jurisprudenz erwerben musst. Wie ich höre, war die Idee, dass du eine kirchliche Laufbahn einschlagen würdest. Das war die Idee anderer Leute. Dein Ton ist wie immer sehr respektvoll. Du zollst der Meinung anderer die geziemende Achtung und ignorierst sie dann vollkommen. Mein Vater hatte früher eine Anwaltskanzlei. Die möchte ich gern fortführen. Ich muss wieder nach Hause zurück. Ich bin der Älteste. Maximilian, mir ist bekannt, dass dein Stipendium von deinen Verwandten um einen so kärglichen Betrag ergänzt wird, dass du dir deiner gesellschaftlichen Stellung immer schmerzlich bewusst sein musst. Ich habe auch gehört, dass im vergangenen Jahr der Quästor einige Hebel in Bewegung setzen musste, damit du einen neuen Mantel bekommen konntest. Eine Laufbahn in deiner Heimatprovinz. Wird dir das genügen? Ich werde mich dort in meiner eigenen Sphäre bewegen. Aber Sie haben sich wegen unserer moralischen Gesinnung gesorgt, Pater. Wollen Sie darüber nicht lieber mit Camille reden? Er kann sich viel unterhaltsamer zu diesem Thema äußern. Ich missbillige diese Gepflogenheit, nur den Vornamen zu gebrauchen. Als wäre er berühmt. Gedenkt er denn, mit nur einem Namen durchs Leben zu gehen? Ich habe keine gute Meinung von deinem Freund. Und erzähl mir nicht, du seist nicht sein Hüter. Oh doch, ich fürchte, das bin ich. Aber in Wirklichkeit haben Sie doch sicher eine gute Meinung von ihm, Pater. Pater Poignard behauptet, ihr werdet nicht nur Puritaner und Anarchisten, sondern auch Poseure, affektiert, unsicher. Das bezieht sich auch auf den jungen Zülow. Aber ich sehe, dass du nicht so bist. Meinen Sie, ich sollte einfach ich selbst sein? Warum nicht? Ich habe im Allgemeinen den Eindruck, dass etwas mehr Anstrengung erwartet wird. Versuche folgende Tatsache zu verinnerlichen, Maximilian. Die meisten Menschen sind bequem und übernehmen einfach die Meinung, die man selbst von sich hat. Du solltest also eine möglichst hohe Meinung von dir haben. So, und jetzt geh. Ich muss mich noch auf meine Andacht vorbereiten. Dieser Junge wird sehr unglücklich werden. Er wird in seine Provinz zurückkehren und es nie zu etwas bringen.